schlechter Trost. Du wirst ein schöner Leben schauen und ewig, ewig bleibt es dein. Man wird dir goldene Schlösser bauen, nur musst du erst gestorben sein. Du wirst bis zu den Sternen dringen und stellen dich in ihre Reihen, von Welten dich zu Welten schwingen, nur du musst erst gestorben sein. Du wirst ein freier Brutus wallen, mit Brutusin noch im Verein. All deine Ketten werden fallen, nur du musst erst gestorben sein. Wenn Sünder in der Hölle braten, so gehest du zum Himmel ein. Du wirst geküsst und nicht verraten, nur du musst erst gestorben sein. Ob ihm der Ost die Segel blähe, was hilft dem morschen Leckenkahn? Was hilft dem Vogel Sonnennähe, den Tod ein Adler trägt hinan? Georg Herwegh.